28. Kapitel. Können Sie mir nicht sagen, sprach Putatorius zu Gastrifiris, der ihm am nächsten bei diesem denkwürdigen Male der Philosophen saß, denn wegen der närrischen Sache mit der heißen Kastanie in der Hose des Putatorius mochte man nicht gerne zum Wundarzt zu schicken, können Sie mir nicht sagen, was wohl am besten den Brand auszieht? Fragen Sie Eugenius, sagte Gastrifiris. Das kommt sehr darauf an, sagte Eugenius, der sich stellte, als ob er den Vorfall nicht wüsste, an welchem Teile, wenn es ein zarter Teil ist und ein Teil, der füglich eingewickelt werden mag. Des Beides, versetzte Putatorius und legte seine Hand, indem er es sagte, mit einem nachdrücklichen Kopfnicken auf den Teil, wovon die Rede war, und hob sein rechtes Bein in die Höhe, um ihm Luft und Erleichterung zu verschaffen. Ja, wenn das so ist, sagte Eugenius, dann wollte ich Ihnen wohlmeinend raten, Herr Putatorius, nicht damit zu quacksalbern, sondern schicken Sie nur nach der nächsten Buchdruckerei und lassen Sie Ihre Kur auf nichts weiter ankommen, als bloß auf einen Bogen Papier, der eben frisch aus der Presse kommt. Sie brauchen ihn nur darum zu legen. Das feuchte Papier, sagte Jorik, der zunächst bei seinem Freunde Eugenius saß, hat zwar, so viel ich weiß, etwas Kühlendes und Erfrischendes, ich denke aber doch, dass es nur das Vehikulum ist und dass es der aus Öl und Kienruß bestehenden Firnis tut, womit das Papier so stark angeschwängert ist. Wär ich an Ihrer Stelle, sagte Gastrifiris, so schmierte ich solche dick auf einen Lumpen und legte es so darauf. Das wäre dem Teufel seine Salbe, erwiderte Jorik, und würde über dem, fügte Eugenius hinzu, auch nicht die Absicht erreichen, welches die außerordentliche Reinlichkeit und Sauberkeit des Rezeptes ist, welche nach der Meinung der Ärzte schon halb und halb die Kur selbst ausmacht. Denn sehen Sie nur, wenn es eine sehr kleine Schrift ist, und das wird erfordert, so haben die heilenden Partikeln, welche auf diese Weise die kranke Stelle berühren, den Vorteil, dass sie so unendlich dünn und mit so mathematischer Gleichheit aufgetragen sind, Anfangstitel und große Anfangsbuchstaben ausgenommen, wohin man es mit keiner Kunst- oder Salbenspatel bringen kann. Es trifft sich ja recht glücklich, erwiderte Putatorius, dass eben die zweite Auflage von meiner Abhandlung De Concubinis Retinendis unter der Presse ist. Sie können einen Bogen davon nehmen, welcher es auch sei, sagte Eugenius. Jawohl, sagte Jorik, nur müssen keine Zoten darauf vorkommen. Sie haben eben das 9. Kapitel eingehoben, welches das vorletzte dieses Buches ist. Wie heißt der Titel des Kapitels, wenn ich bitten darf, sagte Jorik und machte dem Putatorius dabei eine Verbeugung. Ich glaube, antwortete Putatorius, De Re Concubinaria. Um Himmels Willen, bleiben Sie aus dem Kapitel, sagte Jorik. Wenn Sie sich wollen raten lassen, setzte Eugenius hinzu.